haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der schwarze Koffer. Der Wind pfiff draußen eine seltsame Melodie und das Radioprogramm war eine einzige Herbstdepression. Ich schaltete das Ding aus und schaute mir einige Prospekte über Kühlschränke an. Nicht, dass ich einen Kühlschrank gebraucht hätte, aber ich schaue mir immer nur Prospekte von Dingen an, die ich garantiert nicht brauche. Und so war auch die Versuchung nicht groß, etwas zu bestellen. Zumal es noch immer keinen Katalog mit Klienten gab, bei dem man sich nach Lust und Laune eindecken konnte. Doch die Laune der Natur wollte wieder einmal, dass eine Frau mein Büro betrat. Sie trug einen dunklen Regenmantel und eine glasklare Brille und in ihrer Hand trug sie einen großen Aktenkoffer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Das klingt nach Arbeit, Frau... Schneider. Nein, keine Arbeit, bloß eine Art Aufsicht. Aufsicht? Ich nehme an, dass Sie dies mit einer gewissen Absicht sagen. Es geht um diesen Koffer hier. Ein Koffer? Mhm. Soll ich etwa verreisen? Nein, Sie können hier bleiben. Wenigstens in den nächsten 2 Stunden. Aha. Und den Koffer soll ich so lange bei mir behalten? Genau. Es ist äußerst wichtig. Übernehmen Sie den Auftrag? Nur, wenn Sie mir sagen, was in dem Koffer drin ist. Bücher. Bücher? Mhm. Doch nicht etwa verbotene Bücher? Das 7. Buch Moses? Oder geheime Rituale? Nein, keine Angst. Es sind auch nicht die satanischen Verse. Da bin ich aber beruhigt. Allerdings, für ein paar Kochbücher werden Sie wohl kaum einen Privatdetektiven engagieren. Mehr darf ich leider nicht sagen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich nichts anderes tun, als auf diesen Koffer aufpassen und ihn später wieder bei Ihnen abliefern. Genau. In 2 Stunden am Bahnhof auf Gleis 8. Und wie hoch ist mein Stundenlohn? Wie wär's mit 500? Von weit her hörte ich die Englein singen, die es wieder einmal gut mit mir meinten. Andererseits musste ich auch langsam auf meinen Ruf aufpassen. Schließlich wollte ich nicht plötzlich als Kofferträger im Regen stehen. Die Frau war so undurchschaubar wie ihr Regenmantel und ich schloss innerlich bereits eine Wette mit meiner Niere ab, dass an der Sache irgendetwas faul war. Sie ahnte, was in mir vorging. Für Sie besteht überhaupt kein Risiko. Das sagen die Politiker auch immer, wenn es wirklich gefährlich wird. Es gibt genügend Detektive in der Stadt. Wem sagen Sie das? Jeder, der sich einen Trenchcoat und ein paar Bartstoppeln leisten kann, nennt sich heutzutage so. Die ersten 500 kriegen Sie jetzt, die anderen am Bahnhof. Na dann her mit dem Koffer. Aber versuchen Sie nicht, ihn aufzumachen. Das Schloss ist mehrfach gesichert. So etwas Ähnliches habe ich mir beinahe gedacht. Und falls ich in 2 Stunden nicht am Bahnhof sein sollte, nehmen Sie den Koffer wieder zu sich. Möglicherweise wird dann eine andere Frau zu Ihnen kommen. Fragen Sie sie nach dem Kennwort. Wenn sie es weiß, übergeben Sie ihr den Koffer. Aha. Und wie heißt das Kennwort? Sie machte 2 Schritte auf mich zu, stellte sich auf die Schuhspitzen und flüsterte mir das Kennwort ins Ohr. Filak. Wie bitte? Filak. Biwak. Nein. Filak. Filak? Nicht so laut. Aha, Filak, nicht so laut. Seltsames Kennwort. Oh mein Gott, nur Filak. F wie Fettsäuregehalt, I wie Indikationslösung, L wie Langzeitschäden, A wie Arterienverkalkung und K wie Konkordanzdemokratie. Filak klingt militärisch. Moment mal, Filak? Ist das etwa eine Abkürzung für Filetaktion? Sind in dem Koffer vielleicht Fleischstücke, die mit dem Rinderwahnsinn verseucht sind? Ich sagte doch schon, dass in dem Koffer nur Bücher sind. Sind etwa die Bücher auch schon vom Rinderwahnsinn befallen? Wird deshalb immer mehr Schwachsinn gelesen? Jetzt reicht es aber. Hier sind die 500. Wir treffen uns am Bahnhof, Punkt 18 Uhr. Sie drehte sich um und ging. Ich schaute mir den Koffer etwas genauer an. Es war ein etwas zu groß geratener, schwarzer Aktenkoffer, der ziemlich neu aussah. Das Schloss war robust. Als ich es mit einer Büroklammer versuchte, ging eine Sirene los. Ich schmiss den Koffer in eine Ecke, die Sirene hörte nicht auf zu jaulen. Nachdem ich über eine Stunde alles Mögliche versucht hatte, um die Sirene abzustellen, gab ich es auf und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Die Leute schauten mich ein wenig seltsam an, aber es schien niemanden groß zu stören, dass der Koffer Töne von sich gab. Am Bahnhof herrschte ein ziemliches Gedränge. Hey, Sie! Wer? Ich! Ja, aber Maloney, was machen Sie denn hier? Und dann auch noch mit einem Aktenkoffer? Sie wollen doch nicht etwa verreisen, das oder? Das könnte Ihnen so passen. Was ist eigentlich mit Ihrer Backe geschehen? Die sieht ja aus wie ein alter Tennisball. Ach, Maloney, war gerade beim Zahnarzt, als die Meldung kam, dass hier im Bahnhof eine Frau niedergestochen wurde. Eine Frau? Ja, gleich da vorne. Sagen Sie mal, können Sie das Ding nicht mal ausschalten? Nein, geht leider nicht. Hat einen eingebauten Wecker. Soll mich daran erinnern, dass ich heute noch keinen Polizisten beleidigt habe. Oh, noch immer die alte Feindschaft, Maloney. Dabei kommen wir so gut aneinander vorbei. Also, ich muss mich jetzt wieder um die Tote kümmern. Er ging durch das Gewühl. Plötzlich sah ich sie. Unter der Decke war noch ein Stück ihres Regenmantels zu sehen. Die zweiten 500 konnte ich mir ans Bein streichen. Typisch. Der Polizist kam wieder auf mich zu. Mit ihm ein junger Mann, der aufgeregt mit seinen Händen auf meinen Koffer zeigte. Genau so einer war es. Moment. Sind Sie da ganz sicher? Ja, aber klar. Der Mann kam von hinten, stach der Frau das Messer in den Rücken, nahm ihr den Koffer ab und verschwand in der Menge. Und also, sind Sie sicher, dass das nicht dieser Mann war? Ja. Der andere sah jünger und kräftiger aus. Darf ich aber nochmals Glück haben, Maloney? Bringen Sie das Ding mal zur Reparatur. Das hält ja kein Mensch auf die Dauer aus. Ich stand noch ein wenig herum und wunderte mich. Meine Klientin war also tot und ganz offensichtlich hatte sie noch einen zweiten schwarzen Koffer, der jetzt verschwunden war. Ich stieg in ein Tram und setzte mich auf das lärmige schwarze Ding. Die anderen Passagiere kümmerten sich nicht groß um mich. Sie hatten den ganzen Tag an ihrem Arbeitsplatz mit irgendwelchen Irren zu tun, da war ich bloß noch eine bescheidene Zugabe für den Feierabend. In meinem Büro heulte das Ding noch immer. Ich versuchte es mit einer Zange, einem Hammer und anderen Werkzeugen, aber das Schloss war stabiler als jeder Keuschheitsgürtel. Schließlich setzte ich mich entkräftet hin und versorgte den Aktenkoffer in der untersten Schreibtischschublade. Er war auch dort noch zu hören. Das störte aber den Mann nicht sonderlich, der wenig später in mein Büro kam. Ich kannte ihn von einem anderen Fall. So trifft man sich wieder, Maloney. Kommt davon, wenn man sich in Dinge einmischt, die einem nichts angehen. Ich misch mich nirgendwo ein. Ich werde ständig eingemischt. Sehe ich etwa aus wie ein Joker, den man beliebig in jedes Spiel mischen kann? Ein Joker? Spielen Sie etwa Poker? Na, ist ja egal. Ihnen wurde da etwas übergeben, an dem wir interessiert sind. So, so. Und an was könnte denn der Staat interessiert sein? An meiner Steuererklärung wohl kaum. Damit können die nicht mal ihre Spesen bezahlen. Ich denke da an einen schwarzen Koffer. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Mit diesen Leuten ist ja nicht zu spaßen. Damals, als ich ihm zum ersten Mal begegnet war, ging es um Karteien und Schnüffeleien. Was diesen Staatsschnüffler diesmal in mein Büro bewegte, konnte ich nur ahnen. Genau genommen hatte ich keine Ahnung, aber man soll ja nicht immer gleich alles zugeben. Uns liegen Informationen vor, dass Ihnen heute um exakt 15.52 Uhr ein schwarzer Aktenkoffer übergeben wurde. Donnerwetter, Sie können sogar die Uhrzeit lesen. Habe ich gar nicht gewusst, dass die Ausbildung in unserem Geheimdienst so umfassend ist. Geheimdienst? Ich bitte Sie, sprechen wir doch lieber von offiziellen Stellen. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese offiziellen Stellen in keinem Telefonbuch verzeichnet sind? Das tut nichts zur Sache. Vielleicht können Sie mal Ihren Wecker abstellen, der tötet einem ja den Nerv. Aber, und sowas Empfindsames soll unseren Staat vor subversiven Elementen schützen? Im Übrigen ist das kein Wecker, sondern ein Meditationsritual. Das Ding surrt so lange, bis ich meine Mitte gefunden habe. So, ja, habe auch schon davon gehört. Modischer Firlefanz. Wenn ich mich entspannen will, trinke ich ein Bier. Tja, so finden Sie Ihre Mitte höchstens auf dem Teppich. Um auf dem Teppich zu bleiben, dieser Koffer ist sehr wichtig für uns. Verstehe. 2 Millionen in bar. Wenn's geht in kleinen Scheinen, das sieht nach mehr aus. Sie werden in große Schwierigkeiten kommen, Maloney. Sind Sie hier, um mir mein Horoskop vorzulesen, oder was? Ich gebe Ihnen exakt 2 Stunden Zeit, um den Koffer im Hotel Continental abzuliefern. 2 Stunden? Scheint sich langsam zum Standard zu entwickeln. Na gut, Sie kennen ja meine Bedingungen. Falls Sie es noch nicht begriffen haben, niemand wird Sie groß vermissen, falls mit Ihnen etwas geschieht. Ein kleiner Unfall oder so. Der Mann konnte mich nicht einschüchtern. Ich lächelte und bot ihm meinen Kaugummi an, der unter dem Schreibtisch klebte. Er lehnte ab. Schließlich verließ er das Büro, so wie er gekommen war, unangemeldet. Ich wartete noch eine Weile und holte dann den Koffer hervor. Die Sirene war noch immer laut genug, um einen ganzen Hundezwinger Meschucke zu machen. Dann öffnete sich die Tür meines Büros. Es war offensichtlich Mode geworden, nicht mehr anzuklopfen. Diesmal war es eine Frau. Dreizack! Wie bitte? Zickzack! Machen Sie nur so weiter, mich stört das nicht sonderlich. Scheiße! Nagellack! Tut mir leid, sowas führen wir nicht. Aber wie wär's mit ein wenig Rasierschaum oder vielleicht ein Deo gegen Fußgeruch? Verdammte Scheiße, ich habe das Kennwort vergessen. So helfen Sie mir doch. Was denn für ein Kennwort? Sind Sie etwa die zweite Dame, die gerne Koffer trägt? Luginbühl, es ist wichtig, ich muss den Koffer haben. Das ist aber ungesund. Ihre Kollegin hat deswegen ein Messer in den Rücken bekommen. Ja eben. Sie wollen doch nicht, dass mit mir das Gleiche geschieht, oder? Entweder war schon die halbe Welt vom Rinderwahnsinn befallen oder ich hatte nur dauernd mit dem Rest zu tun, der eh schon nicht alle Tassen im Schrank hatte. Die Frau ließ nicht locker. Ich muss diesen Koffer haben. Tja, die Dame, die ihn mir überreichte, hatte klare Bedingungen an die Übergabe geknüpft. Ich weiß, das verdammte Passwort. Ich habe es mir immer wieder vorgesagt und jetzt ist es wie weggeblasen. Versuchen Sie es mal mit einem Aufbaupräparat. Das hilft bei Gedächtnisstörungen. Los, geben Sie den Koffer her. Das ist aber gar nicht nett. Das Ding könnte ja aus Versehen losgehen und wer stopft dann das Loch in meinem Hemd? Los, nehmen Sie den Koffer und kommen Sie mit. Es wäre ein leichtes gewesen, sie zu entwaffnen. Sie hielt die Pistole wie ein Schulmädchen, das zum ersten Mal eine Zigarette in der Hand hatte. Doch so viel Abwechslung im Leben hat unser eins ja nicht und langsam begann ich mich für das ganze Theater um den Koffer zu interessieren. Vielleicht löste sich ja das Ganze auf einer kleinen Spazierfahrt auf. Kommen Sie mit zum Flughafen und wehe, wenn Sie versuchen, mit dem Koffer abzuhauen. Aber wie könnte ich bei einer so charmanten Begleiterin? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie einen ausgesprochen scheußlichen Umgang mit Ihren Mitmenschen pflegen? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Was denn? Mit erhobenen Händen? Glauben Sie, ich sei Rekturner oder sowas ähnliches? Wir werden jetzt das Haus verlassen. Und Sie werden so tun, als ob nichts wäre. Kapiert? Ich nickte artig. Die Frau war so nervös wie jemand, der eine Tasse Kaffee von der Größe einer Badewanne intus hatte. Ich ging voraus und trug den lärmigen Koffer. Sie folgte und hielt die Waffe unter ihrer Jacke versteckt. Wir waren wie irgendein Paar, das nicht alle Tassen im Schrank hatte, unauffällig. Instinktiv wusste ich, dass alles nur noch schlimmer werden konnte. Sie war nicht ungeschickt. Mit der einen Hand steuerte sie ihren Wagen und in der anderen hielt sie die Waffe, die auf mich zeigte. Ich wehrte mich zuerst nicht, dann aber realisierte ich, wohin die Fahrt gehen sollte. Moment mal! Fahren wir etwa zum Flughafen? Ja, der Flug nach Amman startet in einer Stunde. Amman? Ich will aber nicht nach Amman. Und ich möchte mich nicht mit Ihnen darüber unterhalten. Ich mag Leute nicht sonderlich, die das Gespräch verweigern. Als sie einen Moment lang zu sehr auf den Verkehr konzentriert war, griff ich ihr ans Steuer. Das Resultat war überwältigend. Sie verdammter Idiot! Wieso? Ist doch nichts passiert. Das bisschen Blechschaden steigert doch nur das Bruttosozialprodukt und davon profitieren wir alle. Wenn ich den Flug nach Amman verpasse, gehen 20.000 Piepen flöten. Daher weht also der Wind. Und für die 20.000 müssen Sie in Amman ein paar Bücher abliefern? Das glauben Sie doch selber nicht. Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Entscheidend ist, dass ich das Flugzeug erwische. Ich zahle Ihnen 5.000, wenn Sie mich jetzt gehen lassen und mir versprechen, nichts zu unternehmen. Es schien fast so, als ob die anderen Leute endlich begriffen hatten, dass ich am liebsten fürs Nichtstun bezahlt werde. Doch unser Eins ist von Natur aus misstrauisch und das Leben bietet selten Anlass, dieses Misstrauen abzubauen. Ich ließ sie mit dem Koffer zum Flughafen eilen und folgte ihr unauffällig. Im Flughafen erwartete mich eine Überraschung. Na, Maloney, zuerst der Bahnhof und dann der Flughafen. Hat sie etwa das Fernweh gepackt? Die Frage könnte ich genauso gut Ihnen stellen. Wo liegt denn die Leiche? Eine Leiche? Aber nicht doch, Maloney, bin nicht dienstlich hier. Habe meine Mutter zum Flughafen gebracht. Sie fliegt für 2 Wochen auf die Kanarischen. Apropos Fliegen, wenn Sie noch einen Moment hier warten, wird gleich etwas auffliegen. Sehen Sie den Mann? Da drüben? Welchen Mann? Der mit der Zeitung unterm Arm? Genau der. Und sehen Sie auch die Frau, die jetzt gerade auf ihn zugeht? Fällt Ihnen an der Frau etwas auf? Aha. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit meiner Mutter. Nur, dass Ihre Mutter keine Koffer trägt. Ach ja, der schwarze Koffer. Heult das Ding nicht genauso wie Ihres? Wenn ich Sie wäre, würde ich mir die beiden mal genauer ansehen. Vielleicht bringt sie das auf die Spur des Mörders. Aber ich kann die beiden noch nicht verhaften, weil sie einen schwarzen Koffer bei sich haben. Sehen Sie sich mal um, Maloney. Wie viele schwarze Koffer sehen Sie denn hier? Es war verblüffend, aber der Flughafen war tatsächlich voll von schwarzen Koffern und alle schienen sie auf den Flug nach Amman zu warten. Der Lesedurst der Araber schien unermesslich zu sein. Der Polizist machte sich dünn, dafür sah mich der Mann vom Staat und kam auf mich zu. Sehen Sie, Maloney, das hat alles seine Richtigkeit. Für Sie ist ein Messer im Rücken also etwas ganz Normales. Wissen Sie, die Frau hatte einen Auftrag und sie hat versucht, mehr Geld herauszuholen und hat mit der Gegenseite verhandelt und das ist ungesund. Und wer ist die Gegenseite? Es gibt immer eine Gegenseite, Maloney. Schließlich leben wir ja in einer Demokratie. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und was soll das ganze Theater mit dem Kennwort? Filak oder wie immer das hieß? Sie müssen das mal arabisch betrachten, Maloney. Und mit diesen weisen Worten verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Ich wartete noch einen Moment und packte dann den nächstbesten Kofferträger und zwang ihn mit vorgehaltener Zunge, seinen Koffer zu öffnen. Er gehorchte auf der Stelle. Bitte kein Aufsehen, bitte. Ich muss den Flug nach Amman nur noch erwischen. Keine Angst. Will mir nur mal anschauen, was in den Koffern drin ist. Sehen Sie, alles nur Bucher. Völlig harmlos. Tatsächlich. Aber Moment mal. How to seduce an American. Ja. Und hier, die Amerikaner, Stärken und Schwächen des Big Mac. Jetzt verstehe ich langsam. Und in all den Koffern sind solche Bücher? Nicht nur. Aber mehr darf ich leider nicht sagen. Der Mann schloss seinen Koffer wieder und machte sich auf den Weg nach Amman. Langsam begriff ich, was da gespielt wurde. Ehe ich Alarm schlagen konnte, waren zwei Herren da, die mich unsanft aus dem Flughafen beförderten. Ich wehrte mich. Lassen Sie mich los, ich bin Gewerkschaftsmitglied. Mit mir kann man nicht so umspringen. Hey, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da macht? Das Kennwort lautet Filak. Und wenn man das arabisch sieht, muss man das von rechts nach links lesen. Und dann heißt es Kalif. Es hatte keinen Sinn. Die Männer verfrachteten mich in ein Auto. Dann erhielt ich eine Spritze und schlief ein wenig. Als ich wieder erwachte, lag ich vor meinem Büro auf dem Boden. Ich rief einige Presseleute an, die lachten bloß, als ich ihnen die Geschichte erzählte. Und sowas nennt sich Journalisten. Dafür berichteten sie ausführlich über ein paar Leute, die gerade aus dem arabischen Raum zurückfliegen durften. Und in den schwarzen Koffern war der Preis für ihre Freiheit. Die Tote im Bahnhof wurde irgendwann zu den Akten gelegt und den Mann vom Staat habe ich nie wieder gesehen. Vermutlich hatte man ihn zum Botschafter ernannt. Sowas soll ja schließlich vorkommen. Die 5.000, die mir versprochen worden waren, erhielt ich natürlich nicht. Wenigstens etwas, das noch so war wie immer.